Ich bin Chief of Police. Ja, das steht im System. Mein Arbeitsproblem, CIA, ein altes Problem. Ruf mich Joshua, nenn mich Joshua Rips. Hauptsache die Akte stimmt, sonst geht hier nichts. Dunkelblond, grüne Augen, sexy, soll ich's? Nein. Jede Zahl ist ein Code, den ich mir verzeih. Ein Nachruf geht aus, plus eins und eins aus. Kindern weiß das nicht gut, wer bin mein Vater, er weiß. Ich brauche das Buch, ich brauche die Karte, beides blöd. Bevor mich die Adresse holt, in den tiefen Tod. Bevor mich die Adresse holt, in den tiefen Tod. Ich brauche das Buch, ich brauche die Karte, beides still, beides still. Bevor mich die Adresse holt, in den tiefen Tod, in den tiefen Tod. Ich brauche das Buch, ich brauche die Karte, beides still, beides still. Bevor mich die Adresse holt, in den tiefen Tod. Meine Post geht so, die Fans sind Talents, Fans ist ich. Pentagon und Navy, keine Romantik, keine Poesie. Meine Heimatstadt ist Los Angeles, E1 fürs O12. So weit, doch der Ländercode sagt ein Big, bereit für die Ewigkeit. Permanente, so steht's dort geschrieben. Mit Josie verheiratet, seit dem Tag, als wir geboren wurden. Anruf geraubt, wie so vor das Reich. Fahnd immer sind sie Calvin, mein Vater, er weiß. Ich brauche das Buch, ich brauche die Karte, beides mal. Bevor mich die Adresse holt, in der